Manchmal sind Pilze einfach nur Pilze. Szenen aus einem Missverständnis von Carrie Harrison. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Regie Thomas Leutzbach. Endlich. Lieber Herr Professor Dr. Jung. Der Brief von Freud. Seien Sie mir gegrüßt, lieber Kollege. Lieber Kollege. Und wie steht es mit dem Frühling da oben am schönen Zürichsee? Ich sehe es regelrecht vor mir. Ah ja, Sie sehen es regelrecht vor sich. Eine Brise weht über die kleinen Wellen. Ja, das kann man so sagen. Sie kräuseln sich im Vordergrund sanft um ein paar Narzissen, die Ihnen, wie ich ja weiß, so teuer sind. Ob es wohl auch ein paar Pilze gibt für mich? Pilze? Zweifellos ist Ihr Behandlungszimmer schon voll davon. Voller Pilze, Sigmund? Voller Narzissen, meine ich. Nicht voller Pilze. Pilze ganz bestimmt nicht, Sigmund. Sie wissen doch, wie sehr ich Pilze verabscheue. Stimmt Sie, alter Teufel? Und da wir nun schon beim Behandlungszimmer sind, wie geht es denn voran mit unserer lieben Alice? Mit wem? Wollen wir sie nicht Alice nennen? Wo sie doch immer wieder Kaninchenlöcher aufspürt, in die sie kopfüber hineinspringen kann. Alice? Wie Alice im Wunderland? Worauf wollen Sie denn jetzt schon wieder hinaus? Meine Erfolglosigkeit mit ihr als Patientin wird sicher eine Startrampe für Sie sein, oder sollten wir sagen, ein Sprungbrett? Nein. Wie es ja häufig der Fall ist, nicht wahr, lieber Herr Kollege? Wenn ein Patient den Therapeuten wechselt und in diesem speziellen Fall den Wiener Nebel austauscht gegen die See- und Bergluft von Zürich. Wie oft ist so ein Wechsel der Auslöser für einen Grand Succès? Endlich löst sich der Knoten unter Ihren fantasievollen Händen. Fantasievolle Hände? Ein Knoten. Eine Schlinge. Eine Schlinge. Die sich, wie ich gestehen muss, in meinen ungeschickten Fäusten ständig fester zugezogen hat. Aber um für einen Augenblick hinüberzuwechseln ins Reich des buchstäblich Erhabenen, Ich gehe davon aus, dass Sie meinen letzten Brief erhalten haben, indem ich Ihnen so ausführlich geantwortet habe, wie es meine sehr beschränkten Ansichten zu diesem Thema eben zulassen. Zu dem großen, leidigen Thema der Stellung, den die Religion, oder besser die Religionen, die alten und neuen Religionen, in unserer neuen Wissenschaft der Psychoanalyse einnehmen, sofern es gestattet ist, dass ich den Begriff Wissenschaft, sofern es gestattet ist, dass ich den Begriff ohne Verdrehung der Tatsachen rückhaltlos, ohne weitere Ausführungen, darauf hoffend, dass Sie aus meinem Begriff keine grobe Herabwürdigung oder gar Ablehnung der Religion herauslesen, sondern eher, sagen wir, ja, eher was? Einen allumfassenden Begriff. Einen allumfassenden Begriff? Wie, die Wissenschaft soll allumfassend sein? Der weder von Feindseligkeit zeugt gegenüber der Religion noch von Sympathie, sondern einfach eine leidenschaftslose Sicht darstellt. Eine Sicht auf die Religion als endgültiges Erklärungsmodell, das für so viele ein urmenschliches Bedürfnis ist. Bedürfnis. Wie ein Nachttopf, in den man reinpisst. Endgültiges Erklärungsmodell, Sigmund. Ganz im Gegensatz zur Psychoanalyse, was? Ehrlich, doch immer Ihr Sie bewundernder Kollege. Ihr Sie bewundernder Kollege. Ach du meine Güte. Ist diese Blindheit gegenüber den eigenen Bedürfnissen der Preis, den ein Genie zahlen muss für sein Genie? Na gut. Hochverehrter, lieber Herr Professor Dr. Freud. Die Narzissen sind in der Tat wunderschön. Und ein großer Toast, sowohl drinnen wie draußen, jetzt, wo die Hyazinthen dahin sind. Die Hyazinthen. Herrgott, nochmal, die verdammte Maschine. Nach einer Weile hat man ihren Duft ja dann doch satt, finden Sie nicht? Es sei denn, Ihre Hyazinthen erhalten sich die jugendliche Frische länger als die unseren. Erhalten sich die jugendliche Frische länger als die unseren? Was soll denn das heißen? Dass ich eine alte Hyazinthe bin, die ihren Platz nicht freigibt für eine knackige Narzisse? Oder ein Schneeglöckchen, das mutwillig einen Krokus blockiert? Aber vermutlich überschätze ich die Begabung des Mannes zur botanischen Beleidigung. Es ist immer wieder schön, von Ihnen zu hören, lieber Kollege. Dennoch muss ich gestehen, dass ich Ihnen dankbar wäre, wenn Sie zum handgeschriebenen Brief der alten Tage zurückkehren würden. Das maschinengeschriebene Dokument hat etwas Unausgeglichenes, das mir den Genuss Ihres natürlich flüssigen Stils ein wenig trübt. Ganz sicher entgeht es auch Ihnen nicht, wenn Ihr Blick so über die Zeilen gleitet, wie die Buchstaben aus dem metallischen Schnabel herausgestoßen werden, der auf dem Papier herumpickt wie ein Huhn im Staub. Es wird Ihnen auch nicht entgangen sein, dass die Buchstaben nicht genau auf einer Linie liegen, sondern dass gewisse Einzelbuchstaben sich über die anderen erheben. Kann es sein, dass Sie eine etwas altertümliche Schreibmaschine benutzen? Wenn Sie schon den Drang verspüren, mit der Zeit zu gehen, und zwar schneller als ich, der ich zwar eine Schreibmaschine besitze, es aber Anna überlasse, sie zu benutzen, weil ich das Geklapper nicht ausstehen kann, das meinen Gedankenfluss stört, wenn ich versuche zu schreiben, und weil ich mich der Sache einfach noch nicht mit genügend Muße gewidmet habe, um die Geschwindigkeit zu beherrschen, die Anna sich schon angeeignet hat, entweder durch ihren entschiedenen Willen oder aufgrund einer Geschichte, die mir abgeht, oder... Jetzt komm doch endlich zur Sache, Sigmund. Kurzum, wenn Sie schon den Sprung in die mechanische Zukunft machen müssen, könnten Sie nicht ein besseres Exemplar unserer heutigen Schreibmaschinen erwerben? Mit einem Farbband, das, verzeihen Sie, für gleichmäßige, lesbare Spuren sorgt, anstelle des fahrigen Abdrucks, den die Ihre auf der Seite hinterlässt, sodass sich mir die Frage aufdrängt, ob Sie vielleicht an manchen Stellen die Tasten nicht mehr mit der gleichen Kraft anschlagen wie zuvor. Wenn das Wort Widerstand... Ach du meine Güte. Wenn das Wort Widerstand stärker gedruckt erscheint, das heißt dunkler, schwärzer, als das Wort Projektion, möchte ich ungern in Versuchung geraten, mir vorzustellen, dass Sie das eine Wort vielleicht weniger fest angeschlagen haben, mit weniger Überzeugung als das andere. Doch die Materiallage ist zu komplex, als dass ein Amateur-Schreibmaschinologe sie an dieser Stelle erschöpfend interpretieren könnte. Sie mögen einwenden, dass ein handgeschriebenes Dokument einem Graphologen die gleiche Gelegenheit bietet, aber dagegen würde ich einwenden, dass der Vorteil der Schreibmaschinen ja gerade ihr maschinenhaft Unpersönliches ist. Bei Ihrer Maschine allerdings, würde ich meinen, ist der menschliche Anteil zu hoch. Lieber zutiefst bewunderter Herr Kollege. Ach, Herrgott, nochmal. Kollege, nicht Kollege. Lieber Herr Kollege, wie haben Sie mich zum Lachen gebracht mit Ihren Ausführungen über die Launen meiner Schreibmaschine? Und Lachen ist, wie Sie sich denken können, üblicherweise nicht meine Reaktion auf Ihre Korrespondenz. Tatsächlich ist meine Maschine eine einzigartige, höchst wertvolle Antiquität, wie Sie richtig vermutet haben. Sie werden ihr die Grillen verzeihen, sobald Sie ihre Geschichte kennen. Es handelt sich um eine Marling-Hansen-Schreibkugel aus dem Jahre 1878. Ein Gerät von beeindruckendem Äußeren, das verwandt zu sein scheint mit etwas, das man im Laboratorium von Shelleys gutem Dr. Frinkenstein zu finden vermuten könnte. Oh, verdammt nochmal. Frankenstein, nicht Frinkenstein. Oh, da steckt doch ein Geist in der Maschine. Ich kann mir schon denken, wessen Geist das ist. Los, raus mit dir und verschwinde dahin, wo du hergekommen bist. Haben Sie je eine Hansen-Schreibkugel gesehen? Sie sieht aus wie die Schädeldecke eines Riesenaffen, in deren gebogener Oberfläche die Tasten angebracht sind, wie eine Unzahl Elektroden auf einem kahlen Kopf. Mein Apparat hat die Produktionsnummer 123, was eine berühmte Nummer ist in der Geschichte dieser Schreibmaschine. Ahnen Sie wieso? Vielleicht sind Sie ja schon weiter als ich hier auf dem Papier. Wissen Sie, wer der Vorbesitzer war? Ich hatte kürzlich Gelegenheit, eine gewisse Elisabeth F-Ö-R-S-T-I-R Förster zu behandeln. Ja, Förster. So, damit du mich nicht auch noch verfolgst. Besagte Elisabeth Förster ist, wie sich herausstellte und wie Sie sicher längst erraten haben, niemand anderes als Friedrich Nietzsches jüngere Schwester und mindestens so verrückt, wenn Sie die simple Wortwahl gestatten, wie ihr Bruder, freilich ohne sein Genie. Was für ein kompletter Unsinn. Denkt ihr, ich bin ein Idiot? Nun ja, es ergab sich, dass Frau F. Ü-R-S-T-I-R? Wieso kann ich den Namen Nietzsche so schnell tippen wie doof, aber tue mich mit Förster so schwer wie ein Kind, das seine ersten Buchstaben kitzelt? Ist ja eigentlich klar. Weil die Maschine ihren Herrn kennt. Der Name Nietzsche ist ihr in den Metallschädel eingeritzt wie eine neuronale Via Appia. Es ergab sich, dass Frau Förster sie besaß und dass sie, nach einiger Überzeugungsarbeit meinerseits, dazu bereit war, mir die Schreibmaschine gegen ein paar Monate Behandlung mit einem Termin pro Woche zu überlassen. Ich hätte wirklich einiges darum gegeben, die Maschine zu besitzen und war froh, dass ich sie so leicht haben konnte. Quatsch. Er hat sie einen Betrüger abgekauft und will mich jetzt neidisch machen, weil er glaubt, dass er auf Nietzsches Schreibmaschine tippt. Nun habe also ich das Vergnügen, sie zu benutzen. Und Sie sind das Opfer Ihrer primitiven Gebrechlichkeiten, die menschlich sind, wie Sie selbst sich ausgedrückt haben. Allzu menschlich für eine Schreibmaschine. Na bitte, Nietzsches Worte tippt sie fehlerfrei. Ja, vielleicht sollte ich mich als Medium betätigen, das über ein mechanisches Leitsystem Kontakt aufnimmt zu dem Totendenker. Lassen Sie Ihre Finger über die Tasten gleiten und seine Worte werden erscheinen. Statt dass Sie sich also damit aufhalten, aus hochgestellten und unebenen Buchstabenfolgen meine Marotten herauszulesen, möchte ich Sie bitten, die grafischen Auffälligkeiten eher als einen Hinweis auf den göttlichen Friedrich zu verstehen, der versucht, mittels der Grillen seines einstigen Sprachübermittlers zu kommunizieren. Um Himmels Willen, Sie sind ja wohl derjenige, der dringend eine Behandlung braucht. Denn warum sollte nicht etwas von der Persönlichkeit des Besitzers auf seine Schreibmaschine übergehen? Und sei es nur durch die häufige Verwendung gewisser Tasten? Prägen wir unser Wesen etwa nicht auch unseren Maschinen auf? Also stelle ich mir unter der schädelförmigen Kurve meiner Hansenkugel Friedrichs Gehirn vor. Und, um Ihrer eigenen Spekulation zu folgen, warum sollte es nicht in der Tat möglich sein, gewisse verborgene Zustände an der Art abzulesen, wie ein Patient mit einer Schreibmaschine umgeht? Ich kann Ihnen ein Beispiel hierfür geben. Eine meiner Patientinnen schreibt mir auf der Schreibmaschine, wobei Festigkeit und Häufigkeit der Anschläge variieren. Und zwar nicht nur je nach ihrer allgemeinen Stimmungslage, sondern auch je nachdem, ob sie gerade turnusmäßig unpässlich ist. Nur einem wie Ihnen, werter Kollege, würde der Zusammenhang zwischen der turnusmäßigen Unpässlichkeit einer Patientin und Ihrem Gebrauch der Schreibmaschine auffallen. Sie sind ganz eindeutig der Mann, der die Psychoanalyse nach vorne bringen wird. Na, du spöttischer alter Knochen. Sie halten das jetzt vermutlich für eine Spöttelei. Ist es aber nicht. Ich weiß genau, dass Sie meine Schreibmaschine hier selbst gerne hätten. Habe ich recht? Am Datum Ihres Briefes kann ich ersehen, dass 4 Wochen verstrichen sind, seit Sie ihn begonnen haben. Und vielleicht sind die Narzissen inzwischen auch in Wien angekommen. Also ist es Ihnen wenigstens aufgefallen, 4 Wochen. Die sich wie die Touristen über den Brenner ergießen. Ach, der denkt wohl, Narzissen kämen aus Italien. Wie kann einer Psychoanalytiker sein, ohne sich mit Botanik auszukennen? Alice jedenfalls ist aufgeblüht. Aha. Ihre Therapie profitiert von dem, was Sie endgültiges Erklärungsmodell nennen. Wie alle Schizophrenen ist sie Visionärin. Und wir können viel von ihr lernen. Sie werden natürlich lachen. Ich kann sie förmlich hören. Ja, wirklich? Bester Freund, ich glaube aus tiefstem Herzen, dass mein Lachen auch über den Brenner schwankt, dass die Götter unter uns wandeln. Und Sie sind einer von ihnen. Bin ich das? Und Ihre Heilkunst lässt sich so hervorragend auf das alltägliche Leid anwenden, auf die Neurotiker, die Mehrheit der Menschheit ausmachen. Viel besser als auf mein kleines Fachfeld, das sich mit den olympischen Fehlfunktionen der wahrhaft Verwirrten befasst, sodass Sie wiederum Ihre eigene olympische Natur kaum wahrnehmen. Ja, genau. Ihre olympische Natur. Ach, Sie Schweizer Schleimer. Ich frage mich, ob Sie sich der Tatsache bewusst sind. Jetzt kommt der Haken. Auch wenn ich zögere. Immer dasselbe. Erst das Gesäusel, dann der Haken. Ich frage mich, ob Sie sich der Tatsache bewusst sind. Daran sieht man, dass man alt wird, wenn man weiß, was die Freunde als nächstes sagen dass werden. Dass Sie, während Sie sich höflich nach meiner Antwort auf Ihren Brief über die Religion erkundigen, indem Sie auf meine Anfrage vom März, vom 2. März, Herz, ausgerechnet. Ich weiß, dass du da bist, Friedrich Nietzsche. Aber halt dich da raus und hör endlich auf, mir irgendwelche Wörter in die Finger zu legen. Als Dreierunterhaltung ist das kompletter Wahnsinn. Ich frage mich, ob Sie sich der Tatsache bewusst sind, dass der Brief, in dem Sie sich mit der Religion befassen, nur einen Tag vor Ihrem letzten hier eingetroffen ist. Na, Quatsch. Den Brief, in dem Sie mich sanft dafür tadeln, dass ich nicht früher geantwortet habe. Bitte denken Sie nicht, dass ich mich beklage. Ich würde liebend gerne täglich Post von Ihnen erhalten. Aber dieser Brief, wie soll ich es sagen? Sie liegen falsch, werter Freund. Oder es ist der Fehler der Postzustellung. Ich habe den Brief vor über einem Monat abgeschickt, wie Sie ja selbst an Datum gesehen haben. Und er hat zweifellos da herumgelegen. Muss wohl zweifellos da herumgelegen haben. Bei Ihnen, bevor er abgeschickt wurde. Bevor er geöffnet wurde. Verzeihen Sie mir, wenn ich es wage. Denn was sonst kann man daraus schließen? Während er vorher auf Ihrem Schreibtisch herumlag. Auf Ihrem Schreibtisch? Nicht abgeschickt wurde, eine Zeit lang, während wichtigere Dinge. Ungeöffnet, eine Zeit lang? Nein. Wir wollen doch nicht annehmen, ich jedenfalls werde mich nicht erniedrigen anzunehmen, dass er geöffnet herumlag. Um Himmels Willen, Mann! Und lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen. Er kam aber nicht vor 4 Wochen an. Ich bitte Sie, wir wollen nicht kindisch sein. Kindisch? Erstens habe ich Sie nicht sanft getadelt. Und ob Sie das getan haben? Weder sanft noch sonst irgendwie. Der Brief liegt doch gerade vor mir. Soll ich Ihnen die eigenen Worte vorhalten? Wenn ich mich recht entsinne. Sie und sich recht entsinnen? Habe ich lediglich gefragt, ob Sie meinen Brief erhalten haben. Behauptet der große Geschichtenerzähler des Jahrhunderts. Eine völlig harmlose, höfliche Anfrage. In Anbetracht der Tatsache, dass ich 4 Wochen zuvor... Haben Sie aber nicht... Geschichtenerzähler des Jahrhunderts. So weit ist es also gekommen. Aber wir wollen das alles hinter uns lassen und nicht nur die Beleidigungen vergessen, die, mein lieber Karl Gustav, ihrer wirklich nicht würdig sind, sondern auch diesen unbedeutenden innerfamiliären Ausbruch von Widerstand, der vollkommen verständlich ist unter zwei alten Freunden und liebevollen Rivalen, um, was viel wichtiger ist, zum Kern der Sache vorzustoßen. Dem Grund dafür, warum es sie 4 lange Wochen Überwindung gekostet hat, meinen Brief zu lesen. Es ist Folgendes. Sie wussten, dass ich nach Alice fragen würde. Und selbstverständlich... Lieber Sigmund, nein, lieber Herr Professor Dr. Freud. Professor Doktor. Nun wird mir alles klar. So eine Unverschämtheit. Sie haben offensichtlich den Brief 4 Wochen vor dem geschrieben, mit dem Sie sich nach meiner Antwort erkundigen. Unverhohlen feindselig. Es handelt sich dabei um ein klassisches Verhaltensmuster, Widerstand, und ist durchaus bekannt zwischen zwei Kollegen, die sich so engagiert miteinander befassen wie wir. Lassen Sie uns zum Kern der Sache vorstoßen. Ihre verständliche Angst davor, die Frage nach der Analyse von Alice aufzuwerfen, der von Ihnen sogenannten Alice wohlbemerkt. Ich meinerseits teile nicht Ihr durchaus paranoides Bedürfnis, einen schützenden Nom de Guerre für Sie zu erfinden. Ich werde Ihnen entgegenkommen. Was Ihre verständliche Unruhe in Bezug auf die erwartete Nachricht von mir angeht, so ist es, wie ich schon sagte, natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sie in Verbindung zu dem steht, was Sie sich denken, dass mir das Mädchen über die Behandlung bei Ihnen in Wien hätte anvertraut haben können. Was Sie sich denken, dass mir das Mädchen über die Behandlung bei Ihnen in Wien hätte anvertraut haben können. Mhm. Wie können Sie es wagen? Also haben Sie Ihre Antwort natürlich hinausgeschoben. Ob Sie nun tadelnd über den Gegenstand geschrieben haben oder nicht, das mögen die Historiker entscheiden, sofern wir eitel genug sind, unsere Korrespondenz aufzubewahren und davon auszugehen, dass zukünftige Historiker sich dafür interessieren werden. Was aber Ihr Hirngespinst angeht. Ich hätte Ihren Brief ungeöffnet auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Also, mein Lieber, diese Form von Vermeidungsverhalten nenne ich Widerstand. Wie bitte? Sie nennen das so? Sie stehlen meine Begriffe. Wir wissen beide, dass der Brief unversiegelt und nicht abgeschickt auf Ihrem Schreibtisch herumgelegen hat. Und Sie seinem Basiliskenblick 4 Wochen lang ausweichen mussten. Dass ausgerechnet Sie das sagen. Ich fürchte, dass Sie dies schon nicht mehr lesen. Und sollte dem so sein, ist es ja vielleicht auch besser so. Unsere Alice hat mir natürlich alles eröffnet. Ja, auch, dass ihre anfänglich väterliche Art im Verlauf der Behandlung zunehmend von Eros aufgeladen wurde, als sich nämlich die Gegenübertragung durchsetzte. Wir wollen nicht schamhaft tun, mein verehrter Lehrer. Das alles ist völlig normal. Welcher Analytiker, welcher Lehrer, ja welches Elternteil? Genau, das haben Sie uns doch gelehrt, lieber Sigmund. Wer von all jenen hat nicht schon einmal den fast stillen, ungebetenen Auftritt des Begehrens auf der Bühne der Belehrung erlebt? Nicht zu fassen. Sind wir, die Lehrer, nicht blind wie Justitia? Also wirklich, Sie sind ein Idiot. Justitia ist blind, weil sie unvoreingenommen ist und nicht etwa unwissend oder schlimmer. Und sind wir, die Lehrer, nicht die Letzten, die diese bebende Präsenz anerkennen? Unterstehen Sie sich! Diese konkrete, bebende Präsenz der Begierde. Lieber Professor Dr. Jung, es scheint Ihnen nicht klar zu sein, dass die gesamte psychoanalytische Gemeinde Bescheid darüber weiß, dass Sie... Zum Glück ist sie geflohen, bevor es zu einer Krise kam. Krise? Bevor Erkenntnis die Sinne übermannen konnte. Verdammt nochmal, Mann! Jeder weiß doch, dass Sie das Mädchen verführt haben. Und jetzt beschuldigen Sie mich! Und ihren scharfen Blick wiederherstellte. So dass Sie zuletzt in der Lage waren, Sie eben nur nicht vergewaltigt zu haben und damit unseren heiligen Schwur, den Schaden zu erkennen, den Ihr Vertrauen genommen hat. Sie sind ein Heuchler. Treten Sie ab. Hängen Sie Ihren Beruf an den Nagel. Auf der Stelle, sobald Sie diese kurze, zutiefst schockierte und daher benommene Notiz erhalten. Einen Schaden, mein alter Freund, der nur rückgängig gemacht werden kann durch den langsamen, schmerzhaften Prozess der Wiedergewöhnung an die Keuschheit des Behandlungszimmers. Die Keuschheit des Behandlungszimmers. Lieber Jung, ich habe unsere Korrespondenz über Nacht ruhen lassen. Was immer ein vernünftiges Mittel ist, wenn aufgeplusterte Federn im Spiel sind, ob es sich nun um Vögel handelt oder um Menschen. Und nun, zurück am Schreibtisch, fühle ich, wie in alten Tagen, Ihre kameradschaftliche Nähe. Mein Gemüt ruft, guten Morgen, Karl Gustav. Es ist ein wunderschöner Morgen, um unsere Meinungsverschiedenheit aus der Welt zu schaffen. Sie stehen in dem schlechten Ruf, lieber Karl Gustav, sich in amoröse Beziehungen zu Ihren Patientinnen zu verstricken. Versuchen Sie nie wieder, diese Polarität umzukehren und mich zu dem mit dieser bedauerlichen Neigung zu machen. Lieber Freud, leider ist es in unserem kleinen Kreis nur allzu bekannt, dass Sie derjenige mit dieser bedauerlichen Neigung sind. Ach, jetzt auf einmal, lieber Freud. Ihre Beziehung zur Schwester Ihrer Frau ist ein kaum verschleierter Skandal. Was glauben Sie? Wie schwer mag es für Ihre Besucher sein, herauszufinden, dass Ihre Schwägerin das eigene Schlafzimmer nur erreichen kann, wenn sie durch Ihr Schlafzimmer geht? Was? Ach, Siegmund, dass es so weit kommen musste und wir uns gegenseitig solche Dinge vorhalten, in einem unbeherrschten Augenblick und all das nur, weil Sie sich nicht dazu durchringen konnten, zu gestehen, dass Sie es versäumt haben, den Brief gleich, nachdem Sie ihn geschrieben haben, an mich abzuschicken. Und all das, weil Sie mir gegenüber vorgeben mussten, Sie hätten den Brief erst 4 Wochen, nachdem er abgeschickt wurde, erhalten. Ach, Friedrich, du musst mich trösten. Du arme, verrückte Seele mit dem lächerlichen Schnurrbart. Ist dir eigentlich eh klar gewesen, wofür dieser Schnurrbart in deinem tiefsten Innern gestanden hat? Dass du das normale Leben hinter dir lassen wolltest. Anders gesagt, dein Schnurrbart war in Wirklichkeit dein lauernder Wahnsinn, der sich auf deinem Gesicht eingenistet hatte, wo er wie ein wildes Tier auf dem Sprung lag. Lieber Friedrich, am besten haben mir immer die Gedanken gefallen, die du in Turin geschrieben hast, nach deinem Zusammenbruch, in einem deiner wundervollen Warnbriefe. Da empfiehlst du dem deutschen Kaiser, sich nach Rom aufzumachen und da erschießen zu lassen. Und jetzt weiß ich auch, warum mir ausgerechnet dieser Brief immer so am Herzen lag. Weil auch ich am liebsten unseren Kaiser nach Rom schicken würde. Den Kaiser unseres Unternehmens. Den einzigartigen Siegmund Freud. Rom. Der Ursprung aller verwirrter Autorität. Rom, wo alle Tyrannen hingehen sollten, die nicht mehr gebraucht werden, um sich hinrichten zu lassen. Lieber Karl Gustav, es scheint mir an der Zeit, dass wir uns persönlich treffen, an einem neutralen Ort. Von Angesicht zu Angesicht kann diese Angelegenheit schneller und, wie ich hoffe, gründlicher geklärt werden als durch einen Briefwechsel, ganz egal, wie zügig die Post beantwortet wird. Ich wüsste da einen Ort, der etwa auf halber Strecke zwischen uns beiden liegt. ist. Wir werden uns aber nicht streiten, wenn es ein paar Kilometer näher an Wien ist. Ich bin der Ältere und, wie ich denke, der Erschöpftere von uns beiden. Ich denke an Salzkammergut. Ich kenne einen schönen Gasthof, eine Burg, schöne Spaziergänge und Hütten am See. Meinen Sie vielleicht Schloss Bertoldsheim? Was für ein schöner Fall von Synchronizität. Ich hatte in der Tat Schloss Bertoldsheim ins Auge gefasst. Laufe ich zu schnell für Sie? Für mich? Zu schnell für mich? Sie wollen sich wohl schmeicheln, lieber Freund. Sie wirken ein wenig kurzatmig. Nicht im Geringsten. Aber ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Wegen meiner Beweglichkeit, meinen Sie? In meinem Alter? Ja, das auch. Aber ich meinte eher Ihren Sportgeist in Sachen Konkurrenz. Wissen Sie was? Ich träume sehr oft, dass ich einen Sohn habe, der mich auf Wandertouren begleitet. Sigmund, ich bitte Sie, mich nicht als Ihren Sohn zu betrachten. Darf ich denn keine väterlichen Gefühle Ihnen gegenüber hegen, Karl Gustav? Ehrlich gesagt wäre mir das lieber. Wie Sie wünschen. Sie können die gut tragen. Wie bitte? Die Lederhose. Steht Ihnen gut? Finden Sie? Ja, finde ich. Sehr sogar. Obwohl ich Jude bin, meinen Sie? Nein, natürlich nicht. Das sagen Sie so, natürlich nicht. Aber weshalb sollte die Lederhose denn nicht zu mir passen, außer weil ich Jude bin? Überhaupt nicht, Sigmund. Ich habe einfach nur festgestellt, dass die Lederhose Ihnen gut steht. Jude hin oder her. Sie drehen aber auch jedes Wort im Mund rum, Sigmund. Wenn ich sagen würde, dass Ihnen der Hut gut steht, würden Sie dann auch fragen, ob ich damit sagen will, obwohl Sie Jude sind? Ja, wahrscheinlich eher nicht, Karl Gustav. Aber wir wollen nicht spitzfindig sein. Immerhin trägt jeder einen Hut, Juden inbegriffen. Ganz bestimmt tragen auch ein paar Juden Lederhosen, vielleicht sogar eine ganze Menge, aber es ist eben nicht gerade die traditionelle Kluft für uns. Trotzdem nehme ich Ihr Kompliment an. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich hätte mal eine Frage. Sie sind ein guter Schweizer. Vielleicht. Ich hoffe, das ist jetzt keine verkappte Beleidigung. Sollte es eine sein? Das müssen Sie mir schon sagen. Warum fragen Sie? Tanzen Sie Schuhplattler? In der Tat, ja, das tue ich. Habe ich mir gedacht. Wieso? Weil Sie aussehen wie der geborene Schuhplattler-Tänzer. Ach ja? Keine Ahnung, wieso. Aber seien Sie versichert, dass das kein verkappter Affront ist. Wirklich nicht. Karl Gustav, jetzt fangen Sie nicht schon wieder an. Ich? Sie meinen, ich fange wieder an? Ich wollte nur sagen, dass Sie aussehen wie ein gesunder Frischluftmensch. Im Gegensatz zu mir, dem kränklichen Wiener mit der Lunge voller Zigarrenqualen. Jetzt übertreiben Sie aber. Sie sind doch ein strammer Wandersmann. Naja, ab und zu. Aber was war das eben mit dem Schuhplattler? Nun, weil ich auch Schuhplattler tanze. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und ja, bevor Sie jetzt wieder fragen, das hat tatsächlich damit zu tun, dass Sie Jude sind. Also Jude und Intellektueller. Wie viele intellektuelle Juden tanzen schon Schuhplattler? Das habe ich nie genau recherchiert. Aber sagen Sie, kennen Sie auch den Hintergoldinger? Den Hintergoldinger? Ja, und ob ich den kenne? Wirklich? Den hat mir eine Cousine meiner Mutter beigebracht. Die Gretel aus Rapperswil. Liegt das bei Hintergoldingen? Na genug. 20 Kilometer. Aber woher um alles in der Welt kennen Sie diese Variante? Wir hatten ein Hausmädchen aus dem Toggenburgtal. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Also war's aber. Und wie sie den Hintergoldinger geliebt hat. Ach, das ist ja eine echte Entdeckung, mein Freund. Eigentlich was? Eigentlich sollten wir tanzen. Schublattler. Könnte man machen. Irgendwann einmal. Wir könnten jetzt tanzen. Hier und jetzt. Wo wir schon beide unsere Lederhosen anhaben. Ja, das könnten wir vermutlich. Ja, dann los. Platz genug haben wir ja. Wie? Hier, mitten im Laub? Das ist doch ziemlich eben hier. Warum nicht? Sind Sie dabei? Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ja, der Hintergoldinger, den verlernt man nicht. Meinen Sie? Du lieber Himmel, wenn die Kollegen uns jetzt sehen könnten. Ja, ganz zu schweigen von den Patienten. Sie machen einen Rückzieher. Nein, kommen Sie. Sehr gut. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, ob Sie wirklich aus der Übung sind. Also entschuldigen Sie mal. Haben Sie den Tritt vergessen? Hören Sie, Sie haben mich gerade in den Hintern getreten. Aus Versehen, nehme ich an. Ja, aber ganz sicher nicht. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie haben das mit Absicht getan? Ja? Ja, selbstverständlich. Um Himmels Willen, Mann, hören Sie, Karl Gustav. Lassen Sie uns nicht so tief sinken. Das muss ein Versehen gewesen sein. Ja, aber Sigmund, haben Sie denn die Schritte vergessen? Ja, nicht im Geringsten. Ja, aber der Tritt, der gehört doch dazu. Es tut mir sehr leid, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass Sie darauf gefasst sind. Der Tritt, mein lieber Karl Gustav, ist Teil der vulgären ländlichen Tradition, ja, nicht aber... Glauben Sie mir, lieber Sigmund, ländlicher als Hintergoldingen geht's wirklich nicht mehr. Vulgärer auch nicht. Waren Sie überhaupt schon mal da? Da gibt's 12 Häuser, sonst nichts. Ja, mir egal, und wenn es nur einen Misthaufen gäbe. Ich bin im Leben noch nicht bei einem Schublattler getreten worden. Auch nicht bei anderer Gelegenheit, wenn Sie es genau wissen wollen. Und ich bin sicher, dass man diesen Tritt im Rahmen eines Tanzes mit einem gewissen Maß an Stilisierung ausführt und nicht... Ach, eben fanden Sie den Tritt noch vulgär. Und jetzt sind Sie auf einmal der Meinung, dass es eine vulgäre Stilisierung gibt. Herr Gott, noch mal, Sie haben mich ganz schön fest in den Hintern getreten. Darum geht es mir. Es tut mir leid, lieber Sigmund, aber ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass Sie den Schritt nach vorne machen. Wie üblich, vor dem Tritt. So ein Unsinn. Das ist kein Unsinn. Das ist der Hintergoldinger. Ach, vergessen Sie's. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ja, lassen wir es gut sein. Wir sind ja nicht zum Tanzen hergekommen. Allerdings. Laufen wir lieber weiter. Es tut mir so leid, das mit dem Tritt eben. Bis dahin hat mir das Tanzen richtig Spaß gemacht. Würden Sie bitte damit aufhören? Selbstverständlich. Natürlich. Ein andermal vielleicht sollen wir es nochmal versuchen. Ohne den Tritt. Was haben Sie denn da in Ihrem Korb? Genau genommen ist das für Sie. Die habe ich für Sie gesucht, bevor Sie ankamen. Was? Sie haben Blumen für mich gepflückt? Keine Blumen. Heben Sie mal das Tuch hoch. Ach ja. Genau. Pilze. Genau. Tja, oh, prächtige Exemplare. Danke. Nicht der Rede wert. Pilze. Zur Versöhnung. Ich verschenke immer Pilze. An Geburtstagen, Hochzeiten, Beerdigungen. Mit Pilzen können Sie alles sagen. Mit Pilzen treffen Sie immer den richtigen Ton. Ja, wusste ich ja gar nicht. Es muss natürlich die richtige Jahreszeit sein. Frühling oder Herbst. Auf jeden Fall drücken Sie immer eine Form von Wiedergeburt aus. Wissen Sie, dass es Pilze gibt, die mehrere tausend Jahre lang wie tot unter der Erde liegen, bis sie unter den passenden klimatischen Bedingungen wieder zum Vorschein kommen? Ich hoffe nur, dass unsere Freundschaft nicht so lange warten muss. um wieder zum Vorschein zu kommen, meine ich. Sie haben mit Alice geschlafen. Es gab keine andere Möglichkeit. Sie sollten sie mal sehen jetzt. Vollkommen verjüngt. Sie, das interessiert doch keinen. Sie sind eine Schande. Wissen Sie das? Für den gesamten Berufsstand. Was haben wir denn von Ihren Archetypen, Ihrem kollektiven Unbewussten, dem ganzen Getue um Ihre Spiritualität, die Sie vor sich hertragen, wenn Sie selbst so unkontrolliert sind, dass Sie die Finger nicht von einer Patientin lassen können? Sie sind genau wie die Pilze da, der Kopf in den Wolken und die Füße in der Scheiße. Trennen Sie, Sigmund, trennen Sie nicht so, ich komme ja kaum mit. Ich kann einfach nicht fassen, dass Sie das getan haben. Allen gegenüber habe ich es geleugnet und Sie verteidigt und kommen Sie mir nicht mit dem Gewäsch. Sie hätten die Seele der Patientin retten müssen. Das können Sie jedem erzählen, nur nicht mir. Und bitte verschonen Sie mich auch mit Ihrer Theorie über mein Privatleben. Das geht Sie überhaupt nichts an. Mit einer Patientin ist das allerdings... Ach, Sie sagen, dass ich mit den Füßen in der Scheiße stehe? Ausgerechnet Sie, der Solipsist. Der was? Genau, der Solipsist. Und zwar die größenwahnsinnigste Variante. Alles auf einem Schwindel. Was denn für ein Schwindel? Sie finden, ich bin ein Solipsist? Allerdings. Und hochgradig größenwahnsinnig. Ehebrecher war mir lieber. Sogar Sodomit fände ich besser. Ach, die Welt weiß doch Bescheid über Sie. Bescheid über was? Sie jedenfalls sind ganz offensichtlich nicht hergekommen, um sich mit mir auszusöhnen, sondern um mir einen Tritt in den Hintern zu versetzen. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sigmund, jetzt warten Sie doch bitte. Jetzt lassen Sie uns doch kurz verschnaufen. Na gut. Ja. Mein Freund, Sie sind ein Genie. Ja, das weiß jeder, der sich nur ein bisschen mit Ihrer Arbeit auskennt. Aber wenn Sie Ihre Arbeit als Naturwissenschaft bezeichnen, dann machen Sie sich lächerlich. Wenn große Kunst sich auf sich selbst bezieht, dann ist das eine Transmutation des Selbst ins Universelle. Das ist eine herrliche Sache. Aber die eigenen Memoiren als Naturwissenschaft zu verkaufen. Denken Sie, wir wüssten nicht Bescheid über Sie, wir, Ihre Schüler? Wir müssen uns damit abfinden, weil Sie das Einzige sind, auf das wir uns in der Beweisführung beziehen können. Sie! Ihr ganzes Werk, mein Freund. Wie kommen Sie bloß auf den Gedanken, das für Naturwissenschaft zu halten? Das ist keine Wissenschaft. Das ist Literatur. Das ist ein Roman. Ein Roman? Ein wunderbarer Roman. Hm. Ein wahrhaft großartiger Roman. Ja. Einer der größten literarischen Werke unseres Jahrhunderts. Mit Ihnen als Thema. Ein autobiografischer Roman. Und das sagen ausgerechnet Sie, mein Freund. Sie, der Sie einen Tempel errichtet haben für Ihre ausgedachten Götter, Hirngespinste allesamt. Es ist ein Tempel zur Heilung. Genau, das ist es. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Sie sind ein Heiler. Heiler. Wie diese Frauen, die ihre okkulten Praktiken in der Zeitung inserieren. Ein Heiler, der die Leute in die Finger kriegt und sie sind geheilt. So, das reicht. Ich für meinen Teil biete wenigstens nichts anderes an als Akzeptanz. Sigmund, die Wirklichkeit, von der Sie erwarten, dass Ihre Patienten Sie akzeptieren, diese ödipale Wirklichkeit, das ist doch Ihre eigene Wirklichkeit. Und um diese Akzeptanz haben Sie Ihr Leben lang gekämpft. All das Material für Ihre Theorien, all die Beweise, die Fallstudien. All das sind doch Sie. Das geht doch alles auf Sie zurück. Auf Ihre Erinnerungen, Ihre Träume, die verkleidet sind als die Träume und Erinnerungen anderer Leute mit erfundenen Namen. Ihre Liebe zu Ihrer Mutter, Ihr Hass auf Ihren alten, impotenten Vater, der verheiratet war mit einer jungen Frau, die Sie begehrt haben. Ödipus, ja, mein lieber Freund, schauen Sie doch mal in den Spiegel. Woher nehmen Sie eigentlich die Chuzpe zu sagen, jeder sei so wie Sie, ja? Und eines schönen Tages. Ja, reden Sie ruhig weiter. Eines schönen Tages. Ja, dass die Neurowissenschaft eines schönen Tages dann den einsamen alten Ödipus lokalisieren wird. Hier drin, in unserem Gehirn. Genau. Markiert mit Goldfarbe. In der Hirnregion, die... Ja, die dann einfach Freuds Hirnregion ist. Das sind alles Sie, Sigmund. Das Paradies eines Solipsisten. Natürlich bin ich das alles. Worauf sonst soll sich ein Wissenschaftler des Selbsten beziehen? Sie stützen sich lieber auf Statistiken. Das halten Sie für wissenschaftlich, Karl Gustav. Wogegen ich nur Kenntnis habe von... Von sich selbst. Und Sie? Wovon haben Sie denn Kenntnis? Sie nennen mich einen Solipsisten. Aber womit gehen Sie denn hausieren? Mit Ihrer Fata Morgana, diesem Konzept der Wunscherfüllung, das so abstrus ist wie die christliche Himmelsvorstellung. Sie geben uns Mystizismus, Rollenspiel und Theater an die Hand. Sie liefern uns Märchen, die Sie aus dem Abfall der Albträume unserer verängstigten, getäuschten Gattung gefischt haben. Ich behaupte nichts anderes, als dass ich einen ersten Entwurf der menschlichen Psyche dieser erbärmlichen Hütte gezeichnet habe. Eine provisorische Skizze, die, wie ich hoffe, eines Tages vielleicht einmal einen ordentlichen Grundriss abgeben wird. Aber das ist kein Hokuspokus, Karl Gustav. Die Psyche ist ein erbärmliches, schlecht isoliertes Gebäude und somit etwas ganz anderes als Ihre riesige Geografie. Und Sie nennen mich einen Solipsisten im großen Stil. Schauen Sie sich doch die Kathedrale des Übernatürlichen an, die Sie errichtet haben, um Ihre Gedanken zu fassen. Das ist Größenwahn in Reinform, bei Ihnen wie bei Moses. Ach, ich hätte gedacht, dass Moses eher zu ihm passt. Immerhin habe ich die Gesetzestafeln vom Berg mit heruntergebracht und sie nicht 4 Wochen lang liegen lassen, bevor ich geschaut habe, was draufsteht. Ach, Sie vergleichen Ihren Brief mit Gottes Gesetz? Sie, der entspiritualisierte Jude. Aha, jetzt kommt's. Ach ja? Haben Sie etwas dagegen? Allerdings, ich habe etwas dagegen. Gegen Antisemitismus, das ja. Dagegen habe ich etwas. Aber wenigstens zeigt er jetzt seine Fratze. Gott sei gedankt für diese Aufhebung der Verdrängung. Bitte? Wem haben Sie da gerade gedankt? Der Begriff verfolgt uns immer noch. So traurig das ist. Der Begriff? Ich würde eher sagen, das urmenschliche Bedürfnis. Traurig allerdings. Und wie... Ihre Welt, meine ich, Sigmund. Aber wenigstens ist sie ehrlich, Karl Gustav. Sie haben vergessen, den Brief abzuschicken, Herr Professor. Jetzt geben Sie es doch endlich zu, wo deswegen alles so weit gekommen ist. Besser so als all diese Lügengebilde, Herr Professor. Wäre es nicht besser, wenn Sie endlich dazu stehen würden, dass Sie den Brief 4 Wochen lang nicht geöffnet haben? So war es aber nicht! Also gut, wie Sie wünschen. Dann war es eben der Briefträger. Der hat die Sendung einfach im Postsack behalten. Wären Sie damit einverstanden? Dass wir dem Briefträger die Schuld in die Schuhe schieben? Na gut, dann eben den Göttern. Ganz bestimmt gehen die auch mal als Briefträger verkleidet unter die Leute. Na kommen Sie, vergessen wir das mit den Briefen, ja? Soll ich Ihnen zeigen, wie man Pilze sucht, mein alter Waffenbruder? Ich interessiere mich nicht für Pilze, Sigmund. Aber andere Leute, Sie könnten die Pilze doch verschenken. Ach so, nach dem Motto, ich selbst mag die zwar nicht, aber bitteschön für Sie. Nein, danke, eher nicht. Glauben Sie, dass wir uns jemals wiedersehen? Ich würde vorschlagen... Wir machen es wie ein zerstrittenes Ehepaar. Wir lassen uns scheiden. Nein, aber denken Sie an Tolstoi und seine nervtötende Frau. Was war denn mit denen? Sie haben sich jeden Tag geschrieben, um des lieben Friedens willen und um nicht verrückt zu werden. Oh nein, Sigmund. Ja, wir könnten uns auch einmal in der Woche schreiben oder einmal im Monat. Haben Sie es denn schon vergessen? Wie Graf und Gräfin Tolstoi. Und wer soll Tolstoi sein? Na, Sie, von mir aus, wenn Sie wollen. Und Sie wollen die nervtötende Frau sein? Gut, wie Sie meinen, wenn Sie finden, dass das passt. Na gut, dann bin ich eben Tolstoi. Nein, werfen wir lieber eine Münze. Ich habe eine bessere Idee. Wir sind einfach beide Tolstoi. Und die Nervensäge? Das wird bestimmt toll, Karl Gustav. Ich freue mich schon darauf. Ach ja. Solange Sie die Briefe aufmachen, wenn Sie ankommen. Jetzt fangen Sie bloß nicht wieder damit an, bitte. Ein Neuanfang also? Jetzt mal überlegen. Also, ihr Juden. Was kommt denn jetzt? Die ganze Zeit jammert ihr. Wie, wie, wie. Aber in Wirklichkeit seid ihr optimistisch, wie die kleinen Kinder. Wie hätten wir denn sonst überleben sollen? Wollen wir weiterlaufen? Sind Sie wieder fit? Ja, vergessen Sie die Pilze nicht. Ach so, ja. Von mir aus können Sie Tolstoi sein. Karl Gustav? Ja, Sigmund? Was Sie da eben gesagt haben, dass wir es noch einmal versuchen sollen. Was? Noch einmal versuchen? Das mit dem Schuhplattler, mit der Hintergoldinger Variante. Sie meinen... Haben Sie Lust? Ich jedenfalls hätte Lust. Ein andermal vielleicht, Sigmund. Aber ohne den Fußtritt. Ohne den Fußtritt? Ohne den Fußtritt. Dann ist es aber kein Hintergoldinger. Dann nennen wir ihn lieber anders. Nein. Dann machen Sie doch den Fußtritt. Sie wollen, dass ich Sie in den Hintern trete? Ja, dann ist es der Hintergoldinger. Sie bitten mich darum, Ihnen in den Hintern zu treten? Ja. Ist das denn so schlimm? Ob was so schlimm ist? Der Tritt, wenn man drauf gefasst ist. Sie werden es sich auch nicht plötzlich anders überlegen. Ich soll Sie wirklich in den Hintern treten, ja? Ja, genau. Da sind Sie sich auch ganz sicher. Wollen Sie es vielleicht schriftlich haben? Manchmal sind Pilze einfach nur Pilze. Szenen aus einem Missverständnis von Carrie Harrison. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Mit Felix von Manteuffel als Sigmund Freud und Samuel Weiß als Karl Gustav Jung. Technische Realisation Matthias Fischenich und Barbara Göbel. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Büren.